Die Zhang war nicht da. Dafür lagen die Protokolle der letzten Sitzungen des Bauausschusses auf ihrem Schreibtisch. Die Zhang musste Überstunden gemacht haben. Das Protokoll der ersten Sitzung, an der Anne Burau teilgenommen hatte, lag oben auf. Anne blätterte es durch, auf der Suche nach der Diskussion, deren Sinn ihr damals nicht aufgegangen war. Wie wurde das Problem denn früher gelöst, hatte die entscheidende Frage gelautet. Die Stelle war nicht zu finden. Es war das richtige Protokoll, aber nicht das Wahrheitsgetreue. Sie hatte ein zensiertes Protokoll in der Hand, eines, in dem jeder Hinweis darauf fehlte, dass man in der Vergangenheit, in vergleichbaren Situationen, eine Lösung des Problems zur Verfügung gehabt hatte. Sie dachte an gestern, an ihre Panik in dem dunklen Keller, von dem sie erst später erfuhr, dass es der historische Wasserspeicher am Prenzlauer Berg war. Es war jemand hinter ihr her gewesen. Das war das Einzige, was sie sicher wusste. Dass ausgerechnet der Amerikaner ihr zur Hilfe gekommen war, hatte sie verwundert. Jonathan Fry hieß er. Er hatte sich sogar dafür entschuldigt, als sie wieder an der frischen Luft waren, raus aus den dunklen Gängen und Räumen. Der Hund, Amber, saß da, als sei rein nichts geschehen und ließ sich von einem Mann in hellbraunen Hosen und einem grauen Blouson hinter den Ohren kraulen. Als der Mann sich aufrichtete, blickte sie in ein spitzes Gesicht, das sich verzog, als er sie sah. Ihr war, als ob er dem Hund etwas ins Ohr flüsterte. Amber klopfte mit dem Schwanz auf den Boden. Dann tätschelte der Mann dem Hund den Kopf, drehte sich um und ging. Anne lehnte sich zurück und blickte auf Bunges Handbibliothek. Schon bei ihrer Ankunft war ihr aufgefallen, dass dort vor allem Bände standen, die sich mit dem Dritten Reich befassten. Sie stand auf und nahm einen schweren Band aus dem Regal. Die Katakombe, ein Buch über den Führerbunker. Daneben Trevor Ropers Hitlers letzte Tage. Daneben die Hitlerbiografie von Fest und schließlich ein Band mit Karten vom alten Berlin. Als sie das Kartenwerk aufklappte, rutschte ein mehrfach gefalteter Bogen heraus. Offenbar handelte es sich um eine Karte des alten Regierungsviertels um Wilhelmstraße und Vossstraße, auf die jemand rote und grüne Linien eingetragen hatte. Wenn sie nicht alles täuschte, dann lag ein Teil des Bereichs, der rot schraffiert war, mitten im Gelände der sogenannten Ministergärten. Am Fuß des Blattes hatte eine ordentliche Handschrift einen von einem Querstrich durchzogenen Kreis gemalt und dahinter Peter Zettel geschrieben. Durchschlag oder Kopie an Peter Zettel hieß das. War das ein Dokument der guten, engen Zusammenarbeit zweier gleichermaßen um die Zukunft Berlins bemühter Männer? Bunge war tot und Peter Zettel verschwunden. Wie hing das zusammen? Warum hatte sich Bunge vom Kirchturm gestürzt? Anne dachte an den anonymen Anrufer. Daran, dass jemand im Wasserspeicher hinter ihr her gewesen war. Selbst der kühne Held von gestern, der behauptete, sie aus der Gefahr gerettet zu haben, schien ihr plötzlich verdächtig. Was spielte der Amerikaner für eine Rolle? Als jemand die Tür aufriss, stieß sie unwillkürlich einen spitzen Schrei aus. Fast wäre sie grob geworden zu Mechthild Zhang, die mit theatralisch auf die Brust gepresster Hand vor ihr stand. Haben Sie es gehört? Beim Journal ist jemand umgebracht worden. Erschossen. Peter Zettel. Nicht Peter Zettel. Hans Becker. Der Jüngere stellte sich Karin Stark als Kommissar Schmoll und den anderen als Kommissar Wanka vor. Die beiden sahen aus wie die perfekte Paarung. Good Cop, Bad Cop oder Ossi und Wessi. Gehen ganz kinderleicht auf die Tür. Ich kann so ein Vieh nicht leiden sehen. Na, wir haben hier mit allen Nachbarn gesprochen, Frau Staatsanwältin. Alle haben den Hund gehört. Und eine Frau ist gesehen worden, die den Hund rausgelassen hat. Eine Frau? Mehr wissen Sie nicht? Beim Rundgang durch das Haus ließ sich nichts erkennen, was einen Verdacht rechtfertigte. Zahnbürste und Rasierzeug lagen im Bad und im Arbeitszimmer lief der Computer. Alles wirkte, als ob der Bewohner jederzeit zurückkehren würde. Wir haben nichts in der Hand und nur so Verdacht. Fassen wir doch mal zusammen. Hansi Becker war von Frank Sonnemann, dem Redaktionsleiter des Journal, beauftragt worden, herauszufinden, woher eine Meldung stammte, in der ein Bundestagsabgeordneter des Konsums kinderpornografischer Werke beschuldigt wurde. Eine Meldung, die erwiesenermaßen nicht von einer der Nachrichtenagenturen kam. Erstens. Ein paar Tage später wird Hansi Becker erschossen, und zwar vor dem laufenden Computer seines Kollegen Peter Zettel sitzend. Zweitens. Möglicher Täter. Drittens. Peter Zettel selbst, der Entdeckung zu fürchten hat. Oder irgendjemand anders, dem Bäcker hinterhergeschnüffelt hat. Vierte Möglichkeit. Jemand hat Hansi Bäcker erschossen, weil der rausgefunden hat, dass die gefälschte Meldung in Auftrag gegeben worden war. Ja. Um mit Alexander Bunge einen in gewissen Kreisen Berlins sehr, sehr unbeliebten Politiker aus dem Weg zu schaffen. Das reißt mich auch nicht vom Hocker. Und was heißt unbeliebt? Die Interessen Berlins und die Interessen von Bundesregierung und Parlament sind, sagen wir mal, nicht unbedingt identisch. Karin Stark zuckte zusammen, als der Hund zu kläffen begann und sich an Schmoll vorbeidrängte. Der Kommissar blickte mit breitem Lächeln auf etwas hinter Karin. Sogar Wanka guckte milde interessiert. Sie drehte sich um. Im Hof vor dem Werkstattgebäude stand eine Frau. Anne Burau. Was machen Sie denn hier? Das wollte ich auch gerade fragen. Die Herren sind von der Mordkommission. Frau Burau, Bundestagsabgeordnete. Ist was passiert? Ist was mit Peter? Kennen Sie ihn? Selbstverständlich können Sie jede Auskunft verweigern. Als Abgeordnete sind Sie ja immun. Andererseits, wenn Sie uns helfen können... Das Theater, das die beiden Bullen abzogen, war filmreif. Fast hätte Karin Stark das alles zum Lachen gefunden, wenn die Geschichte, die Anne Burau erzählte, nicht so hoffnungslos dürftig gewesen wäre. Sie kümmern sich um Zettels Hund? Hatte er Sie dazu beauftragt? Nein. Wie sind Sie denn überhaupt ins Haus reingekommen? Mit einem Schlüssel. Der Schlüssel lag oben auf dem Türrahmen. Woher wussten Sie denn, wo Zettel den aufbewahrt, den Schlüssel? Ich hatte Peter Zettel am Wahlabend in Bonn kennengelernt. Wir sind dann zu seiner Wohnung gefahren und da lag der Schlüssel auch oben auf dem Türrahmen. Warum? Wir beabsichtigten, miteinander ins Bett zu gehen. Aha. Und Sie haben seit Donnerstag jeden Tag den Hund gefüttert und ausgeführt, ohne Peter Zettel einmal gesehen zu haben. Ja. Ihr Vorgänger war Alexander Bunge, nicht? Können Sie uns etwas über das Verhältnis zwischen Peter Zettel und Alexander Bunge sagen? Keine Ahnung. Ja, dann... Gut. Frau Burau. Frau Stark. Tschüss. Tschüss. Karin wartete ein paar Sekunden, bis die beiden Männer außer Reichweite waren. Tut mir leid. Ich wüsste ganz gern, was eigentlich los ist. Ich ermittle im Todesfall Alexander Bunge. Ja, und was hat das mit Peter Zettel zu tun? Alexander Bunge ist offenbar zu Unrecht als Konsument von Kinderpornografie beschuldigt worden. Die Meldung war gefälscht. Peter Zettel ist in Verdacht geraten, der Urheber dieser Fälschung zu sein. Der Journalist, der Sache auf der Spur war, ist gestern Abend erschossen worden. Woher wissen Sie das alles? Die Berliner Kollegen waren so freundlich. Und war Peter Zettel der Fälscher? Keine Ahnung. Ja, dann... Wir telefonieren. Karin Stark ließ sich von den beiden Kommissaren am Alexanderplatz absetzen und nahm die U-Bahn zurück zum Kongresszentrum. Sie stellte sich an einen noch unbesetzten Tisch in der Nähe des Saaleingangs, froh, kein bekanntes Gesicht zu sehen, und versuchte, ihre Gedanken zu ordnen. Hansi Bäcker war am Sonntagabend erschossen worden. Nach 22 Uhr, vor 1 Uhr früh, mit einem Stahlvollmantelprojektil. Anne Burau war diejenige, die vom Tod Bunges profitiert. Anne Burau gestand eine Liebesaffäre mit Peter Zettel ein. Peter Zettel musste Hansi Bäcker zum Schweigen gebracht haben. Peter Zettel hatte Alexander Bunge erpresst. Und vielleicht nicht nur ihn. Peter Zettel hatte dafür sorgen wollen, dass Anne Burau an Bunges Stelle in den Bundestag kam. Warum? Aus Liebe? Das war der Schwachpunkt ihrer Argumentation. Auf jeden Fall musste die Fahndung eingeleitet werden. Sofort. Sie hatte schon viel zu lange gezögert. Peter Zettel musste gefunden werden. Anne blickte sich um. Sie waren bereits am Oranienburger Tor. Es schien, als folgten sie einem inneren Kompass. Langsam dämmerte ihr, was das Geheimnis Alexander Bunges gewesen sein könnte. Der Vorsitzende der Baukommission des Ältestenrates des Bundestags, seligen Angedenkens, wurde schmerzlich vermisst, weil er Probleme aus dem Weg räumte, weil er den Weg freischaufelte, im wahrsten Sinne des Wortes. Doch dann räumte er sich selbst aus dem Weg. Und jetzt schien sich ein ganz spezielles Problem langsam, aber sicher an die Oberfläche durchzufressen. Es konnte nicht mehr lange dauern, bis die Büchse der Pandora sich öffnete. Der Hund strebte vorwärts, zog ungeduldig an der Leine. Es begann dunkel zu werden. Das Brandenburger Tor sah im Licht der Scheinwerfer unwirklich aus. Amber hatte sich auf die Hinterbeine gesetzt und guckte erwartungsvoll. Ohne darüber nachzudenken, ging Anne in die Knie und sah der Hündin in die Augen. Du, was weißt du? Sie streichelte ihr über den Kopf und stand auf. Im gleichen Moment sprang auch die Hündin wieder hoch und begann, sie vorwärts zu ziehen. Eine Viertelstunde später standen beide am Bauzaun. Dann ließ Anne den Hund von der Leine. Los, lauf! Der schwarze Schatten bahnte sich seinen Weg durch die Lücke im Zaun. Sie lief hinter ihm her. Er war im Zwielicht kaum noch zu erkennen und plötzlich wie vom Erdboden verschluckt. Sie lief trotzdem weiter und wäre beinahe gefallen, als der Boden sich plötzlich senkte. Über Geröll und dicke Betonbrocken kletterte sie nach unten, in eine Baggergrube, auf deren Sohle sich ein schwarzes Loch öffnete. Sie sah Amber darin verschwinden. Dann suchte sie nach dem Schalter der Taschenlampe. Der Lichtschein fiel auf zerklüfteten Boden, auf verrostete Rohre, auf wie ausgerissene Fliegenbeine aus dem Beton starrende Armiereisen. Sie sah zerborstene Stufen. Und als sie in den Schacht hineinleuchtete, sah sie am Ende der Stufen einen dunklen Gang. Amber! Der Lichtkegel der großen Taschenlampe glitt über grauen Beton, pockennarbig und feucht. Die Gewalt musste enorm gewesen sein, unter der die massiven Treppenstufen geborsten waren. Wahrscheinlich hatte man versucht, den Eingang zu sprengen, um ihn bis ans Ende aller Tage unzugänglich zu machen. Der Gang machte einen Knick. Vor ihr öffnete sich ein langer Flur, aus dem es nach Fäulnis roch und nach etwas anderem, Vertrauten, das sie nicht gleich identifizieren konnte. Sie hörte den Hund japsen, so als ob er ihr seinen Standort durchgeben wollte. Sie ging schneller, leuchtete den Weg aus, indem sie den Lichtkegel hin und her fahren ließ. Als sich rechts von ihr ein gähnendes Loch in der Wand auftat, ließ sie vor Schreck die Taschenlampe fallen. Die Lampe erlosch. Dunkelheit warf sich über sie. Nur mühsam unterdrückte sie einen Aufschrei. Anne ging auf die Knie, ließ die Hand über den rauen, nassen Boden gleiten auf der Suche nach der Lampe. Ihre Augen starrten in undurchdringliche Schwärze. Das Atmen wurde ihr schwer, während sie sich einbildete, die Wände würden immer näher rücken, die Decke sich auf sie herabsenken, sie ersticken, sie erdrücken. Panisch kroch sie vorwärts und zwang sich schließlich zum Innehalten. So würde sie die heruntergefallene Lampe nie finden. Sie suchte systematischer. Endlich ertastete ihre Hand den Griff der Taschenlampe. Sie funktionierte noch. Mühsam kam sie wieder auf die Füße. Der Gang schien schmaler zu werden. Aber vielleicht bildete sie sich das auch nur ein. Sie tastete sich an der Wand entlang. Nach ein paar Metern öffneten sich rechts und links des Ganges zwei weitere Gänge. Sie leuchtete hinein. Mannsdicke Rohre, verrostet und verkalkt, stiegen aus der Erde bis unter die Decke des Raums. Wasser überall, eine brackige, braune Brühe. Sie ging weiter. Der Geruch, den sie vorhin nicht identifizieren konnte, wurde stärker. Ein durchdringender, ekelerregender Geruch, der sie unwillkürlich die Hand vor Mund und Nase legen ließ. Abrupt endete der Gang vor einer Geröllhalde. Amber! Der Hund musste da sein, hinter der Geröllhalde. Es gab keine andere Möglichkeit. Erst kletterte sie, dann kroch sie auf Händen und Füßen über den Wall aus Schutt und Betontrümmern. Der Geruch, der ihr zuvor schon aufgefallen war, schien stärker geworden zu sein. Das war kein Geruch. Das war Gestank. Es stank nach Verwesung. Im Lichtkegel sah sie ihre Füße, die Schuhe grau von Betonstaub, dann den unebenen Boden und schließlich das Nichts. Vor ihr, direkt vor ihr, endete der Weg. Es ging senkrecht hinunter ins Schwarze. Amber lag an der Wand, an den Boden gepresst, die Schnauze auf die Pfoten gelegt und stieß einen leisen Jammerlaut aus. Im Lichtkegel der Taschenlampe sah sie neben dem Hund etwas liegen, einen kleinen, ungeheuer alltäglichen Gegenstand, der sie rührte, weil er so gar nicht hierher passte. Sie nahm ihn auf und steckte ihn in die Tasche. Dann richtete sie den Lichtstrahl hinunter in den Abgrund. Das Wasser unten im Krater glänzte im Licht der Lampe wie flüssiger Teer. Die zwei schwarzen Höcker, die aus der Wasseroberfläche ragten, sahen wie blank polierte Steine aus. Als sie den Lichtkegel weiter nach rechts schwenkte, erkannte sie, dass es zwei Fußspitzen waren, die zu zwei Beinen gehörten. Sie erkannte ihn sofort. Komm. Los, komm. Sie stolperte den Weg zurück, hastete den Gang hinunter. Der Lichtkegel der Taschenlampe schwankte von rechts nach links und wieder zurück. Anne? Sie zwang sich, die Lampe hochzunehmen. Anne? Jonathan? Anne. Der Mann saß auf dem Boden, an die Wand gelehnt. Das Gesicht so grau wie der Beton ringsum. Die Augen geschlossen. Jonathan! Mit ein paar Schritten war sie bei ihm und kniete sich auf den Boden. Seine Stirn war kalt und schweißnass. Der Puls flatterte. Er atmete. Was machst du hier? Kannst du aufstehen? Er nickte. Sie versuchte, ihn hochzuziehen. Mühsam rappelte er sich auf. Sie schleppten sich den Gang hinunter. Nach ein paar Metern übergab er sich. Sie wartete, bis er sich beruhigte und spürte, wie sich die Mühle in ihrem Kopf wieder zu drehen begann. Was machte der Mann hier? Verfolgte er sie? Steckte er mit Bunge und Zettel unter einer Decke? Auf welcher Seite stand er? Dann waren sie draußen. Ich kann diesen Gestank nicht aushalten. Verwesungsgeruch. Da unten liegt eine Leiche. Der erste war Thomas Schiffer, der Journalist, der die Meldung über Bunges sexuelle Neigungen ins Blatt gebracht hatte. Ich habe doch schon alle Fragen beantwortet. Ich weiß. Sie müssen meine Fragen nicht beantworten. Na schön. Was gibt's? Hat Peter Zettel was gegen Sie? Er hat gegen jeden was. Zettel? Ich dachte, es ging um Hans Becker. Also gut. Zettel ist ein Einzelgänger, intelligent, hinterhältig, Zwangsneurotiker, wenn Sie mich fragen. Frauenfeindlich. Wissen Sie etwas über sein Verhältnis zu Anne Burau, Frau Menzi? Er hat sie erst angemacht und dann fallen lassen. Er macht das gern, das ist sein Stil. Er quält gern. Er hat alle gequält. Lilly, Thomas, besonders Hansi. Auch Sie? Auch mich. Aber mir macht es nichts. Ich lasse mich gern quälen. Und wie hat Zettel Hansi Becker gequält? Becker war das Gegenprogramm zu Peter Zettel. Hansi war absolut rührend. Er war ein Mensch. Er war ein Mensch, der völlig uneitel war. Ehrlich. Loyal. Der sich ausnutzen ließ, wenn man nur an sein Pflichtgefühl und an seine Wahrheitsliebe appellierte. Und wer erschießt so jemanden? Peter Zettel, oder? Es ist schrecklich. Ich vermisse ihn so. Sie müssen den Verbrecher finden. Aber auch Lilly E. Meyer wusste nicht, wo sich Peter Zettel aufhielt. Und hatte keine Ahnung, wie der Bericht über Alexander Bunge ins Blatt gekommen war. Anne Burau? Peter war heiß verliebt in sie. Naja, er nimmt es vielleicht mit der Wahrheit nicht immer so genau. Da ist er ganz anders als Becker. Die Meldung über Alexander Bunge. Würden Sie die Information, auf der diese Meldung beruhte, für falsch halten, wenn Sie sicher wüssten, dass sie von Peter Zettel stammt? Auf Zettels Unterstellungen sollte man nichts geben. Peter Zettel ist ein hervorragender Journalist und kein Märchenerzähler. Er ist im Unterschied zu Lilly nicht sehr gefühlsbetont. Er quält gern, hat Isolde Menzi gesagt. Ach ja, die Menzi. Peter sammelt Herrschaftswissen. Er vergisst nichts, was er über eine Person in Erfahrung bringen kann. Er lässt gerne anklingen, dass er eingeweiht ist. Er weiß etwas. Auch über dich? Ja, Privatkram. Elisabeth, meine Frau, ist Alkoholikerin. Gott, im Grunde darf das natürlich jeder wissen, Karin. Als Frank Sonnemann gegangen war, versuchte sie, ihre widersprüchlichen Informationen zu ordnen. Es schien plötzlich alles auf die entscheidende Frage hinauszulaufen. War Peter Zettel ein Lügner oder nur ein Fälscher? Sie blätterte in ihrem Notizblock nach vorn, auf die ersten Seiten. Da war sie, die Todesanzeige Alexander Bunges, mit dem seltsamen Text: Du liebtest die Wahrheit mehr als dich selbst. An ihr hing dein Herz, nicht am Leben. Das Leben hatte ein Einsehen. Welche Wahrheit hatte Alexander Bunge gemeint? Er schlief noch, als sie sich aus der Umarmung löste. Anne streifte sich einen Pullover über und ging in die Küche. Amber lag an der Heizung unter dem Fenster. Sie ging auf nackten Sohlen zum Kühlschrank und öffnete eine Flasche Wein. Dann nahm sie Flasche und Gläser und setzte sich neben John auf die Bettkante. Was ist das mit deinem Wein? Hm? 32, Lebanon. Illegale Aktion Antiterror-Einheit, Marines. Wir haben einen Fehler gemacht. Ich bin übrig geblieben. Sie haben mich erst nach 3 Tagen aufgesammelt. Danach haben sie mich ausgemustert. Was willst du noch wissen? Nach einer Stunde machte sie die 2. Weinflasche auf. Es waren seltsame Wege, auf denen aus dem Enkel einer jüdisch-deutschen Großmutter ein Waffennarr und aus dem Waffennarr ein Elitesoldat und aus dem Soldaten ein anerkannter Kunsthistoriker geworden war. Und es waren merkwürdige Zufälle, die diesen Mann nach Deutschland kommen ließen. In einem Moment, in dem die Vergangenheit noch einmal aufzubrechen schien, bevor sie endgültig eingeebnet wurde. Es gibt alte Connections. Ich hatte den Auftrag, nach Peter Zettel zu suchen. Stattdessen traf ich auf dich. Du musst zugeben, das kann einen gutgläubigen Mann aus Chicago ganz schön verwirren. Ich bin dir gefolgt. Ich dachte, du führst mich zu ihm. Und warum ist ein Kunsthistoriker aus Chicago mit alten Verbindungen? Warum ist ein Amerikaner so sehr an einem deutschen Journalisten interessiert, dass er einer fremden Frau hinterherläuft? Ha? Bis unter die Erde? Peter Zettel hat auf dem internationalen Markt der Sammler Waffenfreaks und Politfanatiker ein paar interessante Dinge angeboten. Kiloweise. Im Internet. Er hat direkt an Militarierhändler geliefert, an bekannte Rechtsradikale. Und die diskreten Hinweise, wo es etwas zu finden geben könnte, die kamen aus dem Büro des Vorsitzenden der Baukommission des Ältestenrates des Bundestags. Aus meinem Büro. Aus dem Büro deines Vorgängers. Ja, klar. Der Zettel hat noch etwas anderes angeboten. Etwas, das auf dem Markt dieser verdrehten Sammler $3 Millionen wert ist. Eine Waffe. Eine Walther PPK Seriennummer 803157. Ja, und? Das ist die Waffe, mit der Adolf Hitler sich erschossen hat. Meine Aufgabe bestand darin, zu überprüfen, ob Zettel das nur behauptete oder ob es stimmte. Ob Hitlers Selbstmordwaffe wirklich gefunden wurde. 54 Jahre, nachdem sie jemand verbuddelt hatte. Unter den Trümmern des leeren Bahnhofs. Vielleicht hat Zettel eine Fälschung angeboten? Mhm. Ist doch möglich? Ja, kann sein. Seriennummern kann man fälschen. Aber ein gezogener Lauf weist spezielle Rillen auf. Aha. Die Züge. Mhm. Diese Züge hinterlassen Spuren auf dem Geschoss. Diese Züge hinterlassen Spuren auf dem Geschoss. Man kann mit bloßem Auge erkennen, ob das Geschoss aus demselben oder aus verschiedenen Läufen stammt. Es gibt auf der ganzen Welt keine... Es gibt auf der ganzen Welt keine zwei Waffen mit identischen Zügen. Nein. Du könntest die Waffe also erkennen, hm? Wenn du sie in der Hand hältst. Ja. Und nein. Ob das Alter und das Modell und die Seriennummer stimmen, das kann ich feststellen. Das Geschoss, mit dem Hitler sich erschossen hat, wurde nie gefunden. Wir wissen nicht, ob es irgendwo auf der Welt eine Kugel gibt, von der mit Sicherheit behauptet werden kann, dass sie aus Hitlers Walter abgeschossen wurde. Wir haben also keine Vergleichsmöglichkeit. Die Leiche im Bunker. Das war Peter Zettel. Dachte ich mir. Gestorben in den Überresten des Führerbunkers. Ah, ich habe da was gefunden. Sie stand auf, suchte in den Taschen ihres Jacketts, kam zurück zum Bett, hielt ihm den kleinen Gegenstand hin. Er schloss seine Finger darum. Der Pförtner winkte ihr zu, als sie an ihm vorbeistürmte. Die Zang telefonierte. Schon wieder. Privat oder dienstlich, Frau Zang? Es war nur... Kann es sein, dass Sie in letzter Zeit ein- oder zweimal zu viel telefoniert haben? Ich hab doch... Sie waren das mit dem anonymen Anruf, nicht? Was? Gleich am ersten Tag. Pass auf dich auf, Anne. Berlin ist nicht die Rhön. Sie telefonieren zu gern, nicht? Deshalb haben Sie auch immer Peter Zettel angerufen, wenn wieder mal was zu erledigen war. Peter Zettel kam gern. Peter Zettel räumte auf. War es so? Mechthild Sang telefonierte, Zettel entsorgte. Und der sehr verehrte Dr. Alexander Bunge blieb sauber dabei. Aber irgendwann hat er dann doch Skrupel bekommen und den Denkmalschutz angerufen. Ich weiß nicht, wie viel Sie an dem ganzen Dreck verdient haben. Das ist mir auch egal. Aber kommen Sie bitte der Kündigung zuvor, Mechthild. Als sie auf dem Platz vor dem Reichstag einbog, fuhr ihr eine Sturmböe ins Gesicht und in die Haare. Es sah nach Gewitter aus. Im Foyer stürzte sich die erwartungsfrohe Meute auf sie. Ein Wald von Mikrofonen, Fernsehkameras und Fotoapparaten. Frau Huber, hat er auch Sie erpresst? Was hatten Sie für ein Verhältnis zu Peter Zettel? Den Weg waren Sie ruhig? Sie wissen doch, dass er tot ist, oder? Anne merkte, wie ihre Knie weich wurden. Sie wollen dich provozieren. Sie wollen, dass du unvorsichtig wirst und zur Verteidigung etwas herausstotterst, das sie gegen dich auslegen können. Ihre Augen suchten im Pulk ein bekanntes Gesicht. Jemanden, dem sie vertrauen, auf den sie setzen konnte. Und plötzlich sah sie es rot aufleuchten hinter dem Meer der weißen Gesichter. Es war das Jackett von Lilly Meyer, die am Rande der Versammlung stand, so als ob sie mit alledem nichts zu tun hätte. Die Meyer, dachte Anne. Sie hat die Meute auf mich gehetzt. Sie drehte sich um und ging Richtung Plenarsaal. Flüchtig wunderte sie sich, dass niemand sie daran hinderte. Peter Zettel kann Hansi Becker nicht erschossen haben. Er war längst tot. Frank, verstehst du, was das heißt? Ja. Was könnte Hansi Becker herausgefunden haben, das so gefährlich war, dass jemand ihn töten musste? Ich weiß es nicht. Ich möchte gerne noch einmal mit Frau Meyer sprechen. Sie hat vor 10 Minuten das Haus verlassen, in den Reichstag. Sie hat noch ein Porträt zu schreiben. Vor dem Reichstagsgebäude standen die Menschen Schlange. Die riesige Glaskuppel und die Aussichtsplattform waren die neuen Attraktionen Berlins. Karin umrundete die Menschenmassen und zeigte am Eingang ihren Ausweis vor. Der Saaldiener, den sie nach Lilly E. Meyer fragte, war jung, hatte glänzend schwarzes, gegeltes Haar und trug einen Ring im Ohrläppchen. Vielleicht sind sie nach oben ins Restaurant gegangen? Karin nickte und ging zum Fahrstuhl. Die Szene wirkte, als ob jemand den Filmprojektor angehalten hätte. Die Aussichtsterrasse über dem Reichstag war von einer Balustrade umgeben, einer breiten Mauer. Nur eine Reling schützte vor dem Abgrund. Auf dieser Mauer standen die Frauen. 2 Frauen. Die eine klein, in Jeans und einem roten Jackett. Die andere groß, in einem strengen schwarzen Hosenanzug. Sie standen regungslos da oben. So regungslos wie all die anderen, die ihnen zusahen dabei. Die Lippen Lilly E. Meyers bewegten sich. Die Arme von Anne Burau hoben sich, unmerklich fast. Karin spürte, wie ihr Magen sich senkte. Sie kam zu spät. Sie kam schon wieder zu spät. Sie kam immer zu spät. Jetzt sagte Anne etwas. Und dann begann sie, den Kopf zu drehen, in Karins Richtung. Gleich würde sie sie sehen. Im gleichen Moment begann sie loszulaufen. Sie sah die aufgerissenen Augen Anne Buraus, sah den offenen Mund von Lilly Meyer, ohne mitzubekommen, was sie sagte, als plötzlich nur noch eine der beiden oben auf der Balustrade stand, im Wind schwankend, mit Entsetzen im Gesicht. Sag jetzt nichts. Kriminalhauptkommissar Gregor Korsinski straffte die Schultern und blinzelte in die Septembersonne. Seit wann gibst du eigentlich schon den Helden? Paul Bremer tat gönnerhaft. Wie jeder, der einen Nikotinentzug noch nicht nötig gehabt hatte. Seit 2 Monaten. Und? Schon zugenommen? Herzloser Bastard. Kommt noch. Bremer starrte in sein Glas und war plötzlich gar nicht mehr aufgekratzt. Gregor. So standen die Dinge also. Korsinski lehnte sich resigniert zurück. Also, wo tut es weh? Verpasse ich was im Leben? Ich meine, ist es nicht eine natürliche, menschliche Neigung, Erfolg, Macht und Ruhm anzustreben? Wieso? Du kannst ja ganz gut leben von deiner Schreiberei. Und für die Rechnung deines Weinlieferanten reicht das offenbar auch noch. Ich meine, muss da nicht noch mehr sein, so in Richtung Anliegen und Aufgabe? Wie wär's mit der Freiwilligen Feuerwehr? Komm, mach dich nicht lustig. Die nehmen dich jeden. Es ist nur, muss ich mir oder dir oder irgendjemandem noch etwas beweisen? Na, willst du zurück in deine Werbeagentur, Paul? Ich will hier begraben werden. Hast du es eilig damit? Nein, und deshalb will ich auch nicht lebendig begraben sein. Kannst du dir vorstellen, dass jemand so vom Ehrgeiz zerfressen ist, dass er für einen Job mit Macht, Ruhm und Geld auch den Tod eines anderen in Kauf nimmt? Geht um Anne? Karin hat mich angerufen und mich nach Anne Burau gefragt. Sie hat mir die Geschichte erzählt. Und ich finde ihr Vorgehen völlig korrekt. Sie hat Anne unter Mordverdacht. Ist ja nicht das erste Mal. Hat sie das gesagt? Ja, nicht direkt, aber es geht doch nicht darum, was wir, du und ich, Anne Burau zutrauen oder nicht. Es geht darum, dass eine präzise Ermittlungsarbeit nichts und niemand auslässt. Und die Möglichkeit, dass Anne eine Rolle in dem Ganzen spielt, ist ja nicht undenkbar. Korrumpiert macht jeden? Abgeordnete kann man nicht einfach festnehmen. Deshalb hatte sie auch niemand daran gehindert, noch in der Nacht nach Hause zu fahren. Nach Hause in die Rhön, zum Weiherhof. Geschlafen hatte sie kaum. Sie saß auf der Terrasse und starrte in die Sonne. Aber die querulanten Gedanken ließen sich nicht verdrängen. Auch hier nicht. Oder hier erst recht nicht. Sie sah Lilly vor sich, wie sie den Kopf senkte. Sie sah den Kamm in ihrem Haar stecken. Einen von zwei. Das war die Wirklichkeit. Auch, dass ihr in diesem Moment klar geworden war, dass er zu dem anderen Kamm passte, zu dem, den sie im Bunker gefunden hatte, am Rande des Kraters, in dem Zettels Leiche lag. Ebenso wirklich wie die Todesangst, die sie überfiel, in dem Augenblick, in dem sich das letzte fehlende Teil ins Puzzle fügte. Die Frau, die da mit wehenden blonden Locken auf dem Reichstag stand, war ihre Gegnerin auf Leben und Tod. Der Kamm, das war der Beweis. Beweis? Wofür? Der Kamm bewies nur, dass Lilly im Bunker gewesen war. Weder wann noch mit wem. Und bei Licht betrachtet bewies er noch nicht einmal das. Als sie es gestern endlich geschafft hatte, aus dem Reichstag zu fliehen, ohne weitere Fragen beantworten zu müssen. Weder Staatsanwälten, noch Kripo-Leuten, noch Journalisten. Und in ihr Appartement kam, hatte sie als erstes den Hund ausgeführt, der schon ungeduldig auf sie wartete. Sie waren am Haus der Kulturen vorbei Richtung Tiergarten gelaufen, als Amber zum zweiten Mal davonrannte, völlig unbeeindruckt von ihren Rufen. Schließlich sah sie das Tier. Der Labrador stand schweifwedelnd vor einer Parkbank, den Kopf auf die Knie eines Mannes gelegt, den sie erst wieder erkannte, als sie näher gekommen war. Das spitze Gesicht, die dünnen Haare, die hellbraunen Hosen. Es war der Mann, der mit der Hündin geschmust hatte, als sie das erste Mal weggelaufen war, zum Wasserspeicher am Prenzlauer Berg. Entschuldigen Sie, aber... Setzen Sie sich. Sie hatte sich tatsächlich gesetzt, wie ein folgsames Schulmädchen. Und sich von Amber begrüßen lassen, die sich nicht recht entscheiden zu können schien, von wem sie lieber gestreichelt wurde. Sie war die Beste. Kennen Sie den Hund? Ja, klar kenne ich Amber. Ich habe sie ausgebildet. Sie können sie behalten, wenn Sie wollen. Zettel ist ja wohl tot. Und dann hatte er sich vorgestellt. Horst Schmidt war Offizier des MFS gewesen, des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR. Keine Angst, junge Frau, ich tue Ihnen nichts. Ich habe mein Leben lang Hunde abgerichtet. Wachhunde, Schutzhunde, Spürhunde, was Sie wollen. Schäferhunde, Dackel. Hunde wie Sie. Sie wissen ja, wie fein die Nase so eines Tiers ist. Sie konnte Bernstein am besten... identifizieren. Aha. Wussten Sie nicht, dass Bernstein riecht? Nein. Na, sehen Sie mal, weiß kaum einer. Aber Bernstein, das ist Harz in versteinerter Form und Harz riecht. Ah, Amber. Ja, richtig. Amber heißt Bernstein. Wir haben das Bernsteinzimmer gesucht. Schon zu Mielkes Zeiten, aber nach der Wende, da ging das erst richtig los, nach allen Regeln der Kunst mit modernster Technik und mit bewährtesten Methoden. Naja, sie war die Beste, sie war die Jüngste. Wird wohl auch die Letzte sein von unserer Hundestaffel. Ich habe aufgegeben, mir wird das zu teuer und die moderne Technik, das ist nichts für mich. Ich dachte, also Peter Zettel... Ja, der Junge hat mir gefallen, schade um ihn. Wir alten Kameraden haben das ganz gern, dass einer mal zuhört, wenn wir von vergangenen Zeiten erzählen. Und Zettel war an allem interessiert. Peter Zettel hat sich Amber ausgeliehen, wie er immer sagte, für seine eigenen Nachforschungen. Sehr erfolgreich war er damit offenbar nicht. Horst Schmidt klopfte Amber ein letztes Mal auf den Kopf und flüsterte ihr etwas ins Ohr. Dann stand er auf, strich sich die Hosenbeine glatt, verneigte sich mit höflicher Ironie vor Anne und ging. Amber hatte ihm ein leises Winseln hinterhergeschickt und war bei Anne geblieben, als ob sie den Befehl dazu erhalten hätte. Ob das wohl jemals endet? Würden die Verrückten dieser Erde auch noch in 20, 30 Jahren nach verschollenen Schätzen wühlen und dabei die ganze blutige Vergangenheit aus den Gräbern reißen? Ein preußischer König hatte dem russischen Zaren einst das Bernsteinzimmer vermacht. Die siegreichen Bolschewiki raubten es der ermordeten Zarenfamilie. Schließlich hatten es die Nazis aus Sarskoje Selo abtransportiert. Es wäre besser, es würde nie gefunden werden. Es wäre besser, manches bliebe auf ewig verschollen. Herr Frey ist abgereist. Habe ich Ihren Namen richtig verstanden? Sind Sie Frau Burau? Ja. Dann habe ich eine Nachricht für Sie. Dann las er die beiden Sätze vor. Anne Burau lächelte, als sie auflegte. Bloß nicht heulen, sagte sie sich. Dann rief sie Paul Bremer an. Gregor Kosinski grinste, Anne Burau rührte in der Kaffeetasse und Paul Bremer sah betont woanders hin. Oh, hallo, Frau Stark. Darf ich mich trotzdem setzen? Und? Der Fall wird wahrscheinlich nie wirklich zu den Akten gelegt werden können. Vielleicht kriege ich deshalb mildernde Umstände dafür, dass ich nicht früher auf die richtige Antwort gekommen bin. Es beginnt mit dem Tod Alexander Bunges. Bunge stürzte sich vom Glockenturm einer Frankfurter Kirche, nachdem er im Journal bezichtigt worden war, sich aus dem Internet pornografische Darstellungen mit Kindern heruntergeladen zu haben. Diese Meldung war, wie wir heute wissen, von Peter Zettel gefälscht und ins Blatt lanciert worden. Wissen wir das? Wir wissen das. Die Experten haben entsprechende Spuren in Zettels privaten Computer gefunden. Aber wenn die Meldung gefälscht war? Die Meldung war gefälscht, aber der Sachverhalt wahrscheinlich nicht falsch. Und nur wer Anstand hat, zieht daraus solche Konsequenzen. Politiker sitzen sowas aus. Politiker sitzen noch ganz andere Sachen aus. Alexander Bunge war verheiratet. Er hatte zwei Kinder, seine Frau hat gewusst, dass er schwul war, sie hat das akzeptiert. Als Hansi Becker nach dem Ursprung der gefälschten DPA-Meldung suchte, gelang es ihm, sich in Zettels Computer einzuloggen. Er durfte mit großer Wahrscheinlichkeit gesehen haben, was auch die Ermittler gefunden haben. Peter Zettel hat systematisch Dateien angelegt, in denen er alles sammelte, was er über seine Kollegen, über Politiker, über andere Prominente in Erfahrung bringen konnte. Es waren zum Teil hochkompromittierende Informationen dabei. Als man Zettels Leiche endlich fand, war klar, es musste eines seiner Opfer gewesen sein, das mit Hansi Becker einen Mitwisser aus dem Weg räumte, nachdem es den Hauptschurken bereits erledigt hatte. Es war das Wort Wahrheit, das mich auf die richtige Spur brachte. Alexander Bunge hat in dem von ihm verfassten Text seiner Todesanzeige über sich selbst sagen lassen, er liebte die Wahrheit mehr als das Leben. Das Leben hatte ein Einsehen. Das konnte heißen, dass das Gerücht über ihn nicht die Wahrheit war. Andererseits konnte man das auch so interpretieren, dass er das Leben für die Wahrheit zu opfern bereit war. Zettel hatte die Wahrheit gesagt, mit anderen Worten. Könnt ihr mir folgen? Nicht ganz. Na ja. Nach allem, was ich über Zettel hörte, war er ein mieser Typ, der gern quälte. Dabei aber streng bei der Wahrheit blieb. Nur mit der Wahrheit kann man Menschen wirklich quälen. Es gab nur eine einzige Person, die ihn der Lüge bezichtigte. Es war die einzige Person, die von Zettel in der Vergangenheitsform redete, als noch alle davon ausgingen, dass er lebte. Die einzige, die wusste, dass er seinen Hund seit einer Woche allein ließ. Ich habe das erst begriffen, als es fast zu spät war. Ich wäre sonst früher auf dem Reichstag gewesen. Ich habe noch nie so viel Hass im Gesicht eines Menschen gesehen. Ja. Spring, hat sie zu mir gesagt, wer sich erhebt, fällt tief. Aber warum wollte sie ausgerechnet dich umbringen? Sie war eifersüchtig. Sie war verrückt und sie brauchte einen Sündenbock. Sie muss es gewesen sein, die mich bei den Journalisten denunziert hat. Ehrgeizige Politikerin bringt ihren Geliebten dazu, ihren Vorgänger in den Tod zu treiben, ermordet dann ihren Helfershelfer und erschießt schließlich den Journalisten, der der Sache auf der Spur ist. In Wirklichkeit war sie es, die ihren Erpresser umgebracht hat. Weiß man das? Peter Zettel könnte doch genauso gut ohne Nachhilfe zu Tode gekommen sein. Es gibt ein Indiz dafür, dass sie im Bunker war, in dem man Zettels Leiche gefunden hat. Die Spurensicherung hat einen ihrer Haarkämme gefunden. Wo? Direkt am Eingang. Gehen wir also davon aus, dass Lilly Meyer zumindest vom Tod Peter Zettels wusste. Sofern sie es nicht war, die ihn umgebracht hat. Was ist mit dem erschossenen Journalisten? Hansi Becker ist vor dem eingeschalteten Computer Peter Zettels gefunden worden. Wir wissen, dass er nach Beweisen dafür suchte, dass die gefälschte Meldung von Zettel verfasst wurde. Es liegt nahe, dass er dabei Zettels Dossiers fand. Gut möglich, dass er sein eigenes gelesen hat. Gut möglich auch, dass er alles über Lilly erfahren hat. Es ist also möglich, dass sie ihn erschossen hat. Aber ist es bewiesen? Lilly wurde gesehen. Am Sonntagabend, etwa um die vermutete Tatzeit, ist sie beobachtet worden, wie sie das Redaktionsgebäude betrat. Hat jemand den Schuss gehört? Nein. Ich war mir bis zum Schluss nicht sicher. Bis zu dem Moment, an dem ich die beiden auf dem Reichstag habe stehen sehen. Es hätte ja auch ich gewesen sein können, die Lilly hinuntergestoßen hat. Alle Zeugen haben etwas Unterschiedliches ausgesagt, aber ich habe alles sehr deutlich gesehen. Vor allem Lillys Gesicht in dem Moment, in dem sie die Hände ausstreckten. Aber warum? Lilly E. Meyer war eine sehr ehrgeizige und sehr erfolgreiche Frau. Wenn herausgekommen wäre, dass die Geschichten, die sie berühmt gemacht hatten, vielleicht nicht völlig erstunken und erlogen, aber weitgehend nachempfunden, manipuliert oder konstruiert gewesen waren, dann hätte man sie verjagt. Weil unsere Presse die Wahrheit liebt? Nein, weil man sich beim Fälschen nicht erwischen lassen darf. Aber wegen sowas bringt man doch niemanden um. Sie wäre weg gewesen vom Fenster, Paul. Der Skandal hätte sie ruiniert. Lillys Ehrgeiz war ganz anders. Sie kämpfte nicht nur für ein bisschen Ruhm und Ehre. Sie kämpfte um ihr Leben. So, wie sie es wahrscheinlich immer hatte tun müssen. Dagegen immer wieder übersehen und zur Seite geschoben zu werden. Ich habe ihr Gesicht gesehen. Die Wut. Aber auch die Trauer, Verletzung, Frustration. Sie hatte sich ganz nach oben durchgeboxt und wollte sich davon niemandem mehr vertreiben lassen. Das könnte so gewesen sein. Aber es könnte auch anders gewesen sein. Aber wie? Alles wäre einfacher, wenn wir im Mordfall Becker die Tatwaffe gefunden hätten. So ist es. Es ist keine Pistole gefunden worden? Nein. Wir haben das Projektil, mit dem Hansi Becker erschossen wurde. Aber die dazugehörige Waffe ist spurlos verschwunden. Aber bei Lillys Leiche, ich meine, sie hat mich bedroht. Ich wäre doch nicht freiwillig da hinaufgestiegen. Sie haben geglaubt, Sie würden bedroht, Frau Bucher? Nein, ich... Wir haben jedenfalls bei der Leiche Lilly Meyers keine Waffe gefunden. Ich glaube Ihnen, dass Sie sich bedroht gefühlt haben, Anne. Sie haben plötzlich die Arme weit ausgebreitet, mit den Handflächen nach vorn. Niemand sprach mehr. Karin Stark fuhr zurück nach Frankfurt und Hauptkommissar Gregor Kosinski zu seiner Frau Beate. Nur Paul Bremer war hocken geblieben. Karins Geschichte klingt plausibel. Karin hat das Wichtigste ausgelassen. Ach, vielleicht ist das auch besser so. Mit Karins Theorie ist alles erklärt und zu den Akten gelegt. Zettel einer Presse, Lilly seine Mörderin. Alles ist einfach und klar. Überall leuchtet Gegenwart, von Vergangenheit keine Spur. John. Er muss den Kamm wieder zurückgebracht haben. Nicht an den ursprünglichen Fundort, nur an den Eingang zum Bunker. Um mich zu schützen, vielleicht. Irgendjemand will, dass ich vergesse. Irgendjemand will, dass nicht ans Tageslicht kommt, was Bunge und Zettel verbunden hat. Irgendeiner manipuliert die Wahrheit. Und Karin ist das willkommene Instrument. So wie die Anmerkung eines der Teilnehmer der Bauausschusssitzung aus dem Protokoll verschwunden ist, so spurlos ist der wichtigste, der eigentliche Grund der Beziehung zwischen Alexander Bunge und Peter Zettel aus der Welt geschafft. Es ist, als ob die Vergangenheit alles wieder verschluckt hätte, was sie ausgespielt hat. Vielleicht ist das auch besser so. Und? Musst du der Welt noch irgendwas beweisen? Kein Bedarf. Vielen Dank. Meinst du nicht, du solltest dir mal endlich einen leisten, der die Leichen aus dem Wege räumt, bevor du über sie stolperst? Och, Paul. Frank Sonnemann hatte den Brief 2 Tage lang immer wieder ungeöffnet unter den Stapel seiner Post gesteckt. Warum, wusste er auch nicht. Schließlich schlitzte er es doch auf, das dicke Kuvert. Den Begleitbrief legte er gleich beiseite. Die Schrift war genauso unleserlich wie die auf dem Briefumschlag. Auch der Absender, ein gewisser Manfred Ewald, sagte ihm nichts. Die Tatsache, dass dem Brief ein weiterer Umschlag beilag, bestätigte seine schlimmsten Ahnungen. Ungeduldig riss er auch den auf. Ein Manuskript. Was sonst? Schmutziges Geld. Abgeordneter im Sumpf der Vergangenheit. Nach 3 Zeilen war Sonnemann hellwach. Das erste Mal las er das Manuskript im Schnelldurchgang. Nach der letzten Seite legte er es aus der Hand, lehnte sich in seinen Schreibtischsessel zurück und atmete tief durch. Dann begann er wieder von vorn. Langsamer diesmal. Schmutziges Geld. Abgeordnete im Sumpf der Vergangenheit von... Das neue Berlin muss leben. Das neue Berlin muss wachsen. Was ihm im Wege steht, muss weichen. So etwa muss Alexander Bunge sich das gedacht haben, als er sich zum Vorsitzenden des Ältestenausschusses der Baukommission des Bundestags wählen ließ. Noch nicht einmal der Vergangenheit gestand er Ansprüche zu. Er ließ sie, wenn es Not tat, zubetonieren. Und es tat Not. Öfter, als wir jemals erfahren werden. Was macht man, wenn man während der Ausschachtungsarbeiten im historischen Boden Berlins auf Zeugen der Vergangenheit stößt? Man räumt sie weg, man begräbt sie unter Beton. Unter der Ägide Bunges rollten die Bulldozer und Betontransporter ohne Unterlass. Wann immer die Baggerfundamente der alten Bebauung oder Teile der Bunkeranlagen der Nazis freilegten, ließ er nicht den Denkmalschutz, sondern den Betonmischer kommen. Und Peter Zettel, einen Journalisten vom Journal, der sich schon bald unentbehrlich machen sollte. Peter Zettel bereinigte den Boden. Er räumte die Fundstellen von allem, was sich dort noch befinden mochte. Von Skeletten und Uniformteilen, von Helmen und Koppeln, von Abzeichen und Orden. Sogar 3 Kisten Jahrgangschampagner, Veuve Clicquot 1942, will er dort unten gefunden haben. Sein größtes Interesse aber galt explosiverem Material. Nach uns vorliegenden Informationen hat Zettel insgesamt etwa 7000 Kilo Waffen und Munition fortschaffen lassen. Das meiste ging an Devotionalienhändler, aber auch in die Neonazi-Szene, wo sich manch einer bei Partys mit einer verrosteten Panzerfaust fotografieren ließ. Zettel bot seine Ware auch im Internet an. Vor Freunden, die er schon mal mitnahm in den Bunker, prahlte er damit, Hitlers Selbstmordwaffe auf der Spur zu sein. Die Walter PPK Kaliber 7, 65 mm, mit der sich der Führer am 30. April 1945 erschoss, wäre heute 3 Millionen Dollar wert. Selbst Alexander Bunge muss irgendwann Angst vor der eigenen Courage und vor der kriminellen Energie seines Kompagnons bekommen haben. Peter Zettel servierte ihn auf seine Weise ab, mit einer Denunziation in seinem Blatt. Daraufhin stürzte sich der Abgeordnete zu Tode. Das konnte Zettel nur recht sein. Bunges Nachfolgerin war eine Frau, die er gut kannte. Anne Burau. Er konnte sie in Berlin nicht mehr begrüßen. Ob er bei seinen Expeditionen in die stinkenden Grüfte der Nazis von selbst in einen schlammgefüllten Krater stürzte oder ob er gestoßen wurde, man wird es nie erfahren. Auch nicht, ob er die angebliche Selbstmordwaffe Hitlers wirklich besaß. Anne Burau versuchte, die Arbeit Bunges und Zettels auf eigene Weise weiterzuführen. Als ein unbestechlicher Journalist der Sache auf die Spur kam, wurde er aus dem Weg geräumt. Anne Burau, eine Frau mit Geschichte, ihr Mann wurde ermordet aufgefunden, wollte sich das schmutzige Geschäft mit der blutbefleckten Vergangenheit nicht nehmen lassen. Doch die Rechnung ging nicht auf. Als die Journalistin Lilly E. Meyer sie mit dem Ergebnis ihrer Recherchen konfrontierte, knickte die Abgeordnete ein. In einer dramatischen Szene auf dem Reichstag gelang es der beherzten Journalistin, ihr die Waffe zu entwinden, die sie auf sie gerichtet hatte. Anne Burau verlor die Balance und stürzte in die Tiefe. 15 Meter tief. Frank Sonnemann las noch einmal die Sätze, die hastig an den Rand gekritzelt waren. Frank, wenn du das liest, ich weiß nicht, ob ich zurückkomme. Lilly. Sonnemann überflog den Begleitbrief. Manfred Ewald entschuldigte sich dafür, dass er den Brief erst jetzt habe weiterleiten können. Er habe ihn nach 3-wöchiger Abwesenheit zu Hause vorgefunden. Er habe Lilly immer verehrt, ja geliebt. Ihr Tod treffe ihn tief. Sonnemann legte die Beine auf den Tisch und dachte nach. Nach einer Weile setzte er sich wieder auf, nahm Lillys Manuskript, legte die Seiten sorgfältig auf Kante und begann dann, Blatt für Blatt zu zerreißen. Die immer kleiner werdenden Schnipsel stapelte er in seinem Aschenbecher. Er öffnete die Schreibtischschublade, nahm die Streichhölzer heraus, schob die Schublade wieder zu und steckte die Schnipsel im Aschenbecher an. Er starrte in die Flammen, bis sie zusammengefallen waren. Nichts als die Wahrheit. Kriminalhörspiel in zwei Teilen nach dem Roman von Anne Chaplet. Bearbeitung Walter Adler, Komposition Pierre Oser. Teil 2. Erzähler Gerd Heidenreich. Anne Burau, Christa Posch. Paul Bremer, Axel Milberg. Frank Sonnemann, Kai Taschner. Karen Stark, Eva Gosiewicz. Manfred Wenzel, Stefan Zinner. Mechthild Zang, Cornelia Boje. Jonathan Frey, Ernst Jacobi. Lili E. Meyer, Franziska Ball. Und viele andere. Ton und Technik Hans Scheck und Angelika Haller. Regieassistenz Christina Hensel. Regie Walter Adler. Produktion Bayerischer Rundfunk 2005.